Der Gedanke des Volksempfängers aber setzte sich so erfolgreich durch, dass bis heute weit über 1.300.000 dieser Apparate hergestellt wurden. Es braucht dabei nicht verschwiegen zu werden, dass um die Auflegung der ersten Serien heftige Kämpfe ausgefochten worden sind, bis der entschiedene Wille der politischen Führung und die wirtschaftliche Vernunft zum Siege kamen. Entsprechend diesem politischen Erfolg hat der Volksempfänger auch wirtschaftlich zu einem Erfolg von ungewöhnlichen Ausmaßen geführt.